Ein Mann in Atlanta, USA, verkauft in seiner Apotheke eine von ihm selbst entwickelte Medizin gegen Müdigkeit, Kopfschmerzen und Depression. Er gibt ihr den Namen Coca-Cola. Ein Mann aus Iserlohn erfindet den Aktenordner und den Papierlocher. Ein Mann in Mannheim hat einen Viertakt-Verbrennungsmotor angeworfen, eingebaut in ein dreirädriges Fahrzeug mit Kupplung, Vergaser, Gangschaltung und elektrischer Zündung. 3 Jahre hat er an diesem Patentmotorwagen gearbeitet. Jetzt fährt er damit durch die Straßen seiner Heimatstadt. Die Menschen am Wegesrand haben nie zuvor solch ein selbstfahrendes Vehikel gesehen. 2 Männer nahe Stuttgart rollen eine Pferdekutsche, Typ Amerikan, aus einem Gartenhaus und starten den Viertakt-Verbrennungsmotor, den sie dort eingebaut haben. Ein Pferd spannen sie nicht an. Sie fahren vielmehr mit 1,5 Pferdestärken Motorleistung durch die Straßen von Cannstatt. Wir schreiben das Jahr 1886. In den seit Jahrtausenden unverändert klingenden Widerhall der Welt mischt sich ein neues Geräusch. Das Zeitalter der Maschinen ist angebrochen. Der Mensch hat begonnen, das Leben mit Hilfe von elektrischem Strom und schnell laufenden Verbrennungsmotoren grundlegend zu verändern. Im gleichen Jahr, in dem das Automobil erfunden wird, fasst Robert Bosch den Entschluss, sich an dieser neuen Zeit auf seine ganz eigene Weise zu beteiligen. Im November 1886 machte ich in Stuttgart eine feinmechanische Werkstätte auf mit der Absicht, Apparate möglichst elektrotechnische zu bauen. Auch mit der Anlage von Haustelegrafen befasste ich mich. Robert Bosch. Telefone, Haustelegrafen, fachmännische Prüfung und Anlegung von Blitzableitern, Anlegung und Reparatur elektrischer Apparate sowie aller Arbeiten der Feinmechanik. Lautet der Text einer Anzeige, die er im ersten Geschäftsjahr in einer Stuttgarter Tageszeitung schaltet, um auf seinen kleinen Betrieb aufmerksam zu machen. Der Anfang ist nicht leicht. Schon bald nimmt er jeden Auftrag an. Und sei er auch fachfremd. Man baut oder repariert elektrische Klavierstenographen, Schreibmaschinen, Geschwindigkeitsmesser, Füllfederhalter, Gravierzirkel, Telefonstationen und Schnüre, Linienwähler für Telefone, elektrische Klingeln, Türkontakte und Druckknöpfe, Widerstandsmessbrücken, Wasserleitungshähne mit selbsttätiger Entleerung beim Aufhören des Drucks, Gasanzünder, elektrisch anzeigende Schießscheiben und manches mehr. So eigentümlich das Sammelsurium dieser Geräte und Dienstleistungen auf den ersten Blick anmuten mag, fast alle haben etwas gemeinsam. Sie sind auf die eine oder andere Weise elektrisch. Und Elektrizität ist die Essenz, aus der die neue Zeit gemacht wird. Fast täglich erfinden kluge Köpfe in Europa und Amerika neue Apparate für alle erdenklichen Zwecke. Nichts scheint unmöglich. Doch nichts ist normiert. Industrielle Standards existieren noch nicht. Wer ein elektrisches Gerät braucht, geht zu jemandem, der etwas von der Sache versteht und lässt es bauen oder erfinden, je nachdem. Im Sommer kam ein kleiner Maschinenbauer zu mir und fragte, ob ich ihm nicht einen Apparat bauen könne, wie ihn die Gasmotorenfabrik Deutz an ihren Benzinmotoren verwende. Ein solcher Apparat sei in Schorndorf zu sehen. Ich fuhr dorthin und fand den niedergespannten Magnetapparat mit Abreißvorrichtung. Ich frug vorsichtshalber in Deutz an, ob an dem Apparat etwas patentiert sei. Auf diese Frage erhielt ich keine Antwort. Auch sonst fand ich keine Anzeichen, dass der Apparat patentiert sei, und ich baute ihn somit. Bei der Fertigung stellt er fest, dass er ihn verbessern kann, was er auch umgehend tut. Der Kunde ist zufrieden und bestellt einen zweiten. Der Magnetzünder interessiert bald auch andere Kunden und entwickelt sich allmählich zum ersten hoffnungsvollen Standbein der Werkstatt. Was jedoch nicht bedeutet, dass man schon über den Berg wäre. Es war lange ein böses Gewürge. Als das Startkapital von 10.000 Mark aus dem Erbe des Vaters, der 6 Jahre zuvor gestorben war, aufgebraucht ist, benötigt der Jungunternehmer neues Geld. Die Familie leiht es ihm. Und manchmal, ganz kurzfristig, um seinen Leuten den Lohn pünktlich auszahlen zu können, auch der benachbarte Früchtehändler. Seinen Gläubigern gilt Robert Bosch als ein Mann, dem man vertrauensvoll borgen kann und der zuverlässig seine Schulden begleicht. Die Wege zu seinen neuen Kunden legt er auf einem Fahrrad zurück. Ein Vehikel, das vielen als gefährlich gilt. Mitbürger, die sich solchen Knochenschüttlern anvertrauen, werden gerne als Pedalritter, Waghälse oder gar Draufgänger bezeichnet. Anderen ist die Benutzung eines Velozipeds hingegen Ausdruck moderner Gesinnung, die einen gewissen Respekt verdient. Auf diesem Fahrrad sitzt ein Mann mit stattlichem Rauschebart und eigenwilliger Kleidung. Geschneidert sind Hose, Hemd und Jacke nach den Vorgaben eines Mediziners und engagierten Entwicklers gesundheitsfördernder Reformkleidung, die ausnahmslos aus Wolle gefertigt wird. Abgerundet ist diese Garderobe mit einem dunklen, breitkrempigen Hut. Insgesamt ist da ein Mann in den Straßen von Stuttgart unterwegs, den man eher für einen Prediger halten könnte, denn für einen Sendboten des heraufziehenden Elektrozeitalters. Doch er scheint sein Geschäft zu verstehen. Das Auftragsvolumen seiner Werkstatt wächst, die finanzielle Lage stabilisiert sich. So hält er die Zeit für gekommen, eine Familie zu gründen. 1887 macht er seiner Verlobten einen Heiratsantrag. Sie stimmt zu. Ein Jahr später kommt eine Tochter zur Welt, im Jahr darauf eine zweite, 1891 ein Sohn. 2 weitere Jahre später wird eine dritte Tochter geboren, die nach einem Jahr jedoch stirbt. In der Werkstatt sorgt der zunehmende geschäftliche Erfolg mittlerweile für Engpässe. Die beiden Mitarbeiter, ein Mechaniker und ein Laufbursche, bewältigen die Arbeit bald nicht mehr alleine. Fachkräfte für Elektrotechnik sind jedoch rar. Zu jung ist dieser Wirtschaftszweig, als dass bereits eine Basis von Könnern vorhanden wäre. Man muss sie mühsam suchen und braucht dazu neben Sachverstand auch Menschenkenntnis. Es dauert eine Weile, bis die Mitarbeiter gefunden sind, die zur beharrlich hohen Forderung nach Qualität und Arbeitsmoral des Gründers passen. Die Wahl ist am Ende dann aber zum Teil so gut getroffen, dass einige ein Leben lang im Unternehmen bleiben und eindrucksvolle Karrieren durchlaufen. Der wohlüberlegte Umgang mit den Mitarbeitern und die durchgehend zuverlässig hohe Qualität der Produkte zeigen Wirkung. Der Ruf der Bosch-Werkstatt ist erstklassig. 1895, 9 Jahre nach Gründung, sind alle Kredite zurückgezahlt. Zwei Jahre später schickt der englische Automobilpionier Frederick Richard Sims ein Motordreirad der französischen Firma Didion Bouton. Bosch möge die recht unzuverlässig arbeitende Summerzündung durch einen seiner Magnetzünder ersetzen. Die Maschine leiste 600 Umdrehungen pro Minute. Der Lehrling Max Rall, er wird viele Jahre später Vorstand des Unternehmens sein, ist der Einzige, der die Probefahrt auf dem ungewöhnlich schnellen Gefährt wagt. Dabei stellt sich heraus, dass die Maschine weit höher dreht, als Sims angegeben hat. 1800 Umdrehungen pro Minute zeigen die Messungen. Das ist beeindruckend und Problem zugleich. Der Bosch-Magnetzünder kann bei solchen Drehzahlen nie und nimmer mithalten. Bisher findet er fast ausschließlich in stationären Gas- und Benzinmotoren Verwendung, die mit maximal 180 Umdrehungen pro Minute laufen. Ratlos sind Robert Bosch und sein Werkstattmeister aber nicht. Sie wissen, dass sie ins Zentrum des Problems aller Verbrennungsmotoren vorgestoßen sind: die Zuverlässigkeit der Zündung. Die Pioniere Nikolaus Otto, Karl Benz, Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach und auch alle anderen, die sich inzwischen der Konstruktion und dem Bau von Motoren widmen, sie alle wissen, an erster Stelle entscheidet die Zündung darüber, wie schnell ein Motor laufen kann. Und je schneller er dreht, desto leistungsfähiger ist er. 1000 Umdrehungen aber, oder gar mehr, schafft kein Zünder weit und breit. Doch es muss einen Weg geben. Eine Zeit lang brütet der Werkstattmeister Arnold Zähringer über dem Problem, experimentiert und testet und hat schließlich die zündende Idee. Statt des schweren Ankers lässt er im Kern des Apparats nur noch eine schmale und leichte Hülse pendeln. Der Magnetzünder arbeitet damit auch bei hohen Drehzahlen zuverlässig. Eine verblüffend einfache Lösung. Eine verblüffend folgenreiche zudem, wie sich bald herausstellen soll. Was beim Motor des De Dion-Bouton-Dreirads funktioniert, es läuft mit dem neuen Magnetzünder ruhiger, sicherer, zuverlässiger, gilt auch für alle anderen Verbrennungsmotoren der Welt. Hohe Drehzahlen sind kein Hindernis mehr. Frederick Richard Sims, der Bosch das Motorrad geschickt hatte, erkennt das Potenzial des neuen Zünders sofort und schlägt vor, die Generalvertretung für England und Frankreich zu übernehmen. Da Sims zudem eng mit der Daimler Motorengesellschaft verbunden ist, sieht Robert Bosch die Möglichkeit, einen ganz neuen Kundenkreis zu erschließen. Die Automobilhersteller. Sie werden ihm die Zünder aus den Händen reißen, hofft er. Doch so kommt es erst einmal nicht. Gottlieb Daimler ist kein Freund der elektrischen Zündung. Für seine Motoren hat er ein eigenes Patent entwickelt, bei dem ein oben geschlossenes Rohr mit einer Flamme erhitzt wird. Dieses permanent glühende Rohr entzündet das Benzin-Luftgemisch, wenn es in den Zylinder gesaugt wird. Und so soll es wohl auch bleiben. Die Antwort Daimlers lautete: Das müsste ein schlechter Erfinder oder Konstrukteur sein, der von einem Tag zum anderen sich an eine solche Neuerung wende. Das Geschäft kommt also nicht zustande. Doch was der große Automobilhersteller nicht will, die Automobilbesitzer wollen es. Eine Welle privater Einzelbestellungen geht ein. Für alle möglichen Modelle und Motoren, die in zunehmender Zahl die Straßen befahren. Da nichts normiert ist, muss für jeden Motor eine spezielle Lösung gefunden werden, um ihn mit dem neuen Zünderapparat zu verbinden. Diese Herausforderung müssen die Bosch-Mitarbeiter meistern und sammeln dabei wertvolle Erfahrungen. Eine Weile und viele zufriedene Autobesitzer später kommt erneut Bewegung in das Verhältnis zu Daimler. Der Autoenthusiast Emil Jelinek tritt auf den Plan. Er gilt als Mann von hohem Sachverstand. Dieser Konsul aus Wien, der einige Jahre später einen Daimler-Rennwagen nach seiner Tochter Mercedes nennen wird, macht den Weg für den Aufstieg der Robert-Bosch-Werkstatt frei. Denn er schreibt für alle Fahrzeuge, die er bei Daimler bestellt, um sie in Österreich zu verkaufen, den Einbau von Bosch-Zündern vor. Als kurz darauf auch in England und Frankreich die Geschäfte anlaufen, entwickelt sich die kleine Firma, vor knapp 14 Jahren gegründet, zügig zu einem vielversprechenden Unternehmen, in dem bald mehr als 40 Personen in Lohn und Brot stehen. Es ist an der Zeit, manches neu zu ordnen. Es stehen an der weitere Ausbau des Unternehmens, die Fortsetzung der Expansion ins Ausland, der Bau eines eigenen Fabrikgebäudes und dann ist da noch eine im Hintergrund leise summende Sorge: Ist es richtig, sich zu spezialisieren? Oder ist der Magnetzünder möglicherweise eine Eintagsfliege?